Good morning. Guten Morgen. We are on day 4 of our series of self-pity. Tag 4 unserer Serie über Selbstmitleid. Do you know, it is so important that we fight it by the very root. Es ist so wichtig, dass wir es an der Wurzel bekämpfen. You know, I really, really do believe that the devil will do whatever he can to get into self-pity. Ich glaube wirklich, dass der Teufel alles tut, was er kann, dich in Selbstmitleid zu versetzen. Now, when I say the devil will do everything, wenn ich sage, dass der Teufel alles unternehmen wird, you know that I firmly believe with all of my heart, weißt du, dass ich von ganzem Herzen davon überzeugt bin, the devil is completely and totally defeated. Dass der Teufel vollkommen und total besiegt ist. That means he has absolutely no authority, no legal right to touch you. Das bedeutet, dass er absolut keine Autorität, kein legales Recht hat, dich zu berühren. While he has no authority, he is looking every day for opportunity. Und da er keine Autorität hat, hält er täglich nach Gelegenheiten Ausschau. Every day he is looking for opportunity. Jeden Tag sucht er nach Möglichkeiten. You know, if you study Ephesians chapter 2 very carefully in the beginning, wenn du den Anfang von Epheser 2 sehr genau studierst, you know what you will find out? Weißt du, was du herausfinden wirst? You will find that the devil works through our thoughts. Du wirst herausfinden, dass der Teufel durch unsere Gedanken arbeitet. Thoughts have to do with the heart. Und die Gedanken haben mit dem Herzen zu tun. So think about it. Denk darüber nach. Mark 7 says, out of our hearts come all the bad. Markus 7 sagt, dass alles Böse aus unserem Herzen kommt. And the Bible says that we followed our thoughts. Und die Bibel sagt, dass wir unseren Gedanken folgen. Which often the devil will put into your heart. Die der Teufel oft versucht, in dein Herz zu legen. And then you choose if you accept them or not. Dann hast du die Wahl, diese anzunehmen oder nicht. Many times he does that by using words. Oft tut er dies, indem er Worte benutzt. Often he does that by using our natural senses. Oft tut er dies, indem er unsere natürlichen Sinne benutzt. I give you a very simple and practical example. Ich gebe dir ein sehr einfaches und praktisches Beispiel. I can say, oh, Daniel, you are so stupid. Ich kann sagen, Daniel, du bist so dumm. Jeez, what are you doing here? Was machst du hier? I don't think you can work much longer for me. Ich denke nicht, dass du länger für mich arbeiten kannst. Now, if I say these words, are these words a problem? Wenn ich diese Worte sage, sind diese Worte ein Problem? These words are not the slightest problem. Diese Worte sind nicht im geringsten ein Problem. If Daniel has this attitude, wenn Daniel diese Haltung hat, you know, if Reinhard thinks I'm stupid, well, he can think whatever he wants. Wenn Reinhard denkt, dass ich dumm bin, er kann denken, was immer er will. I believe in the freedom of thought. Ich glaube an die Freiheit der Gedanken. So that's his view of me, and that's just fine. So denkt er über mich und das ist gut. I pay no attention. Ich schenke dem keine Beachtung. So, I'm not gonna allow these words to enter my heart. No, ich erlaube es diesen Worten nicht, dass sie in mein Herz dringen. He wants to fire me. God will have a much better job for me. Wenn er mich feuern will, dann hat Gott einen viel besseren Arbeitsplatz für mich. In fact, I feel so much compassion for Reinhard, I'm gonna start to really pray for him. In Wirklichkeit habe ich so viel Mitleid mit Reinhard, ich fange an, für ihn zu beten. Because to fire me is a very stupid thing. Mich zu feuern ist nämlich sehr dumm. Fire me is a, he's not going to find anybody who is doing such an excellent job as me. Er wird niemand finden, der so eine exzellente Arbeit macht wie ich. So I'm not going to allow these words to cause anything in my heart. Also, ich erlaube es diesen Worten nicht, dass sie in meinem Herzen etwas bewirken. So you see, the words are never the problem. Du siehst, dass die Worte nie das Problem sind. Not the words that people say. Nicht die Worte, die Menschen sagen. What is the problem? Was ist das Problem? What value do you give to these words? Welchen Wert gibst du diesen Worten? So if Reinhard says, Daniel is so stupid, wenn Reinhard sagt, dass Daniel so dumm ist, but Jesus says, Daniel, you are perfect in me, you're chosen before the foundation of the world, you're loved and accepted. Aber Jesus sagt, Daniel, du bist perfekt in mir, du wurdest der Welt vor Grundlegung der Welt, du bist geliebt und angenommen. Which words does he give value to? Welchen Wörtern misst er Wert bei? If he gives value to the right words, he'll be perfectly fine. Wenn er den richtigen Worten Wert schenkt, wird es ihm gut gehen. Radiate a beautiful spiritual smell. Einen wunderschönen geistigen Duft versprühen. But if he gives value to my words, wenn er aber meinen Worten Wert beimisst, what happens at that moment? Was passiert in diesem Augenblick? Man, why is he so mean to me? Oh, warum ist er zu mir so gemein? Man, I worked so hard for him, I did everything right. Also, ich habe für ihn so hart gearbeitet und alles richtig gemacht. Man, I served him for so many years so far. faithful and he paid me such a little salary. Also, ich habe ihm so viele Jahre treu gedient und er hat mir so einen kleinen Lohn bezahlt. Man, what happens? Was passiert? Right now, the words that I've spoken are used to bring self-pity in your heart. Gerade jetzt werden meine ausgesprochenen Worte benutzt, um Selbstmitleid in mein Herz zu bringen. You know, here's what I believe and I believe I have biblical base. Hier ist, was ich glaube und ich glaube, dass ich eine biblische Grundlage habe. The moment a negative word comes out from any person, in dem Moment, in dem ein negatives Wort von irgendeiner Person kommt, towards any other person, in dem Moment, in dem ein negatives Wort von irgendeiner Person kommt, gegenüber der anderen Person, they are not just words. Sind es nicht nur Worte. They are words the demons have been waiting to come out. Es sind Worte, worauf die Dämonen gewartet haben, dass sie rauskommen. These words enter your ears. Diese Worte dringen in deine Ohren ein. And demons whisper together with these words to your heart. Und Dämonen flüstern zusammen mit diesen Worten in dein Herz. Oh, poor you. Oh, du Armer. I think you should be really mad at him right now. Ich denke, dass du jetzt richtig wütend auf ihn sein solltest. See, all those negative words, demons try to use these negative words. Alle diese negativen Worte, die Dämonen versuchen, diese zu benutzen. And try to even twist them. Sie verdrehen sie sogar. And the more we focus on them, the more hearts get messed up, and the more hearts are messed up, the more we open for self-pity. Je mehr wir uns darauf fokussieren, desto mehr kommt unser Herz durcheinander. Je mehr unser Herz durcheinander ist, desto offener sind wir für Selbstmitleid. Listen. Hör zu. We need to act like Jesus acted. Wir müssen so handeln, wie Jesus es tat. Do you remember? Erinnerst du dich? When Peter, I mean, look at this scripture in Matthew chapter 16, 22. Schau dir die Schriftstelle an in Matthäus 16, 22. Mark, Matthew 16, 22. Matthäus 16, 22. It literally says that Peter took him aside and began to rebuke him. Wortwörtlich sagt es, dass Petrus ihn zur Seite nahm und ihn zurechtwies. Peter rebuked Jesus. Petrus wies Jesus zurück. Who did Peter think he was? Für wen hielt sich Petrus? And then he said this. Dann sagte er, Never, Lord, he said. Have pity on yourself. Behüte dich, Herr. Dies wird dir keinesfalls widerfahren. You know, think about this. Does it say the same thing in the Portuguese? Yes. Denk darüber nach. Heißt es in Portugiesisch gleich? Listen. Hör zu. The words of Peter... We're trying to get Jesus to have self-pity. Habe Mitleid mit dir. Die Worte von Petrus versuchten, dass Jesus selbst Mitleid hat. Pity on yourself? Habe Mitleid mit dir? What the heck? Was soll das? Jesus realized. Jesus realisierte. That he has to stop these words right now. Dass er diese Worte sofort stoppen musste. He simply looked at Peter and he said, Satan, go behind me. Er schaute einfach Petrus an und sagte, Gehe weg von mir, Satan. Look what he says afterwards. You are a stumbling block to me. Schau, was er danach sagte. Du bist mir ein Ärgernis. Let me tell you something. Lass mich was sagen. When somebody is trying to say anything to you that can feed self-pity, wenn jemand versucht, etwas zu dir zu sagen, was das Selbstmitleid nähren kann, this is Satan's trap. Dann ist das die Falle Satans. Better quickly say, devil, get out of here. Dann sagst du besser schnell, Teufel, hau ab. I will not have self-pity. Ich werde kein Selbstmitleid haben. It's dangerous. Es ist gefährlich. See ya tomorrow. See, hätte ich morgen.